Michail Gorbatschow hat in dieser Woche eine Reise in zwei Welten unternommen. Und das ist nicht nur geografisch zu verstehen. Die Visite auf Kuba hat den sowjetischen Partei- und Staatschef in ein Land der dritten Welt geführt, gewissermaßen in eine Musterform der kommunistischen Dogmatiker. Es kommt hinzu, dass Kuba zu jenem Hinterhof der Vereinigten Staaten gehört, von dem deren Vizepräsident Quel gesprochen hat und ganz Lateinamerika meinte. Die Sowjets sind sich der Tatsache bewusst, dass Washington in jener Region besonders empfindlich reagiert. Deshalb lassen sich ihre Spitzenpolitiker dort relativ selten sehen. Gorbatschow hat den Amerikanern von Havanna aus keine harten Nüsse zu knacken gegeben. Zwar hat er Nicaragua weitere Hilfe, auch militärische, versprochen, solange die USA militärisch intervenierten. Aber er hat sich gleichzeitig gegen den Export von Revolution und Gegenrevolution ausgesprochen. Im Beisein des ungebeugten Revolutionärs Fidel Castro. Gorbatschow hat, ohne die USA zu provozieren, eine mittlere Interessenlinie eingehalten. Sie umfasst das gesamte Lateinamerika, nicht nur die Karibik oder Kuba. Das heißt, Moskau trägt den verschiedenen Bedingungen Rechnung und lässt sich nicht von Castro den Kurs vorschreiben. Das drückte sich schon darin aus, dass Gorbatschow politischen Erfolg nur jenen verhieß, welche die notwendigen Lehren aus dem Zeitalter der Hochtechnologie zu ziehen vermöchten. Und dazu gehört sicher nicht Kuba, denn selbst die Sowjetunion hat Mühe, dabei mitzuhalten. Sie behält sich vor, ihren eigenen Weg zu gehen, so wie auch Kuba seinen eigenen gehen kann und soll. Deutlicher hätte Gorbatschow nicht zum Ausdruck bringen können, dass Fidel Castro sich selbst durchschlagen möge, so gut er kann. Dazu passt, dass Moskau den Kubanern keinen Schuldenerlass gewährt, sondern sie nur mit einem Freundschaftsvertrag bedacht hat. In der zweiten Welt, zu der Großbritannien nach der modernen Einteilung zählt, ist Gorbatschow viel Ehre widerfahren, aber er hatte auch gegen Zweifel an der Aufrichtigkeit seiner Politik anzukämpfen. Dazu trugen zum Missfallen von Gast und Gastgeberin die Amerikaner bei, die gezielt die Nachricht von der Lieferung sowjetischer Langstreckenbomber an Libyen auf den Markt brachten. Die Sowjets hüllten sich zunächst in Schweigen, gaben dann eine harmlose Version des Waffenhandels, mussten aber hinnehmen, dass der Eindruck sich abschwächte. Sie verfolgten ihre Interessen in der dritten Welt mit weniger Hingabe als zu Zeiten Brezhnevs. Es ließe sich vielleicht auch sagen, dass ihnen der Nahe Osten näher ist als die Karibik. Im Gegenzug brachten die Sowjets die Klage vor, dass sich der seit Januar im Amt befindliche amerikanische Präsident George Bush zu viel Zeit lasse mit der Formierung seines Teams und seiner politischen Konzeptionen. Daraus ergebe sich die Gefahr einer Verzögerung im internationalen Dialog, insbesondere bei den Gesprächen über die Rüstungsverminderung. Ähnliche Beschwerden lassen sich auch aus westeuropäischen Hauptstädten vernehmen. So kam Gorbatschow scheinbar wie von selbst auf Europa zu sprechen, wo die Entscheidung ansteht, ob die Kurzstreckenraketen der NATO modernisiert werden sollen oder nicht. Soweit der Kommentar von Josef Riedmiller. Auch wenn Gorbatschows Ankündigung in London, sein Land stelle die Produktion von angereichertem Uran für die Herstellung von Atomwaffen ein, unter Experten eher als Propagandakuh gewertet wird, er hat die NATO einmal mehr in Verlegenheit gebracht. Und diese tut sich, wie es eben schon anklang, im 40. Jahr ihres Bestehens eh schon schwer, auf die immer neuen Abrüstungsofferten aus Moskau eine gemeinsame und vor allem schlüssige Antwort zu finden. Die Fanfaren zum 40. Geburtstag der NATO sind verklungen. Im Bündnis haben sich die 16 Partner wieder ihrer gewohnten Aufgabe zugewandt. Und die ist mit dem Begriff Verteidigung oder mit der Formel von der Sicherung des Friedens in Freiheit nur höchst unvollkommen beschrieben. Was unter dem Eindruck des sowjetischen Griffs nach den Staaten Ost- und Südosteuropas sowie angesichts der Schwäche Westeuropas in dem Jahrzehnt nach Ende des Zweiten Weltkriegs naheliegend war, was auch noch galt, als das sowjetische Berlin-Ultimatum, die Kuba-Krise und der Einmarsch in die Tschechoslowakei potenziell die Gefahr eines militärischen Konflikts bargen, ist mittlerweile nur noch ein Teil der Aufgabe. Im Rückblick auf jene Zeiten bleibt freilich festzustellen, dass die Nordatlantische Allianz durch ihre kollektive Stärke und weitgehende politische Übereinstimmung der Mitglieder nicht zum Objekt für die Anwendung von Druck oder gar Gewalt werden konnte. Damit trug sie wesentlich zur Sicherung des Friedens in Europa bei. Doch schon Mitte der 60er Jahre hatte man im Bündnis erkannt, dass eine zweite Funktion zu erfüllen sei. Sie wurde in dem berühmten Bericht des belgischen Außenministers Armel mit den Worten beschrieben, die Allianz habe nach Fortschritten in Richtung auf dauerhafte Beziehungen zu suchen, um grundlegende politische Fragen in Europa zu lösen. Dabei wurde betont, militärische Sicherheit und eine Politik der Entspannung stellen keinen Widerspruch, sondern eine gegenseitige Ergänzung dar. In diesem Zusammenhang wurde auf die Notwendigkeit der Abrüstung und Rüstungskontrolle hingewiesen, schließlich auf das Ziel einer dauerhaften Friedensordnung in Europa. Auch dieser Aufgabenstellung ist die Allianz weitgehend gerecht geworden. Die Initiativen zu politischer Entspannung gingen ebenso von ihr oder einzelnen ihrer Mitglieder aus, wie die inzwischen umgesetzten Anregungen zu Abrüstung, Rüstungskontrolle und vertrauensbildenden Maßnahmen. Freilich, das sind Leistungen von gestern, die beim Publikum umso schneller in Vergessenheit geraten, als es inzwischen durch die Politik des sowjetischen Partei- und Staatschefs Gorbatschow tief beeindruckt wird. Gorbatschow ist der Allianz auf vielen Gebieten entgegengekommen. Er liquidiert Dogmen und Strategien, die unumstößlich und bedrohlich schienen. Angesichts dessen gewinnen seine Vorschläge in den Augen der westlichen Öffentlichkeit an Glaubwürdigkeit und Seriosität. Die NATO indessen erscheint zögernd und unentschlossen, unfähig fast, der zupackenden Attitüde Gorbatschows zu entsprechen. Bezeichnend sind die Diskussionen und Kontroversen um das sogenannte Gesamtkonzept. Die Debatte lässt nun wirklich nicht annehmen, als könnte die Allianz einen kohärenten Entwurf für eine in die Zukunft weisende Politik vorlegen, in der die Elemente Sicherheit und Entspannung, Abrüstung und Zusammenarbeit bestimmend sind. Stattdessen ist die Frage nach einem Ersatz für die nukleare Kurzstreckenrakete Lance in den Vordergrund gerückt worden, die weiß Gott von untergeordneter Bedeutung ist. Denn jenes Gesamtkonzept sollte eigentlich ein Strategiepapier sein, mit dem der Armel-Bericht des Jahres 1967 ins nächste Jahrhundert hinein aktualisiert wird. Darin sind die sicherheitspolitischen Vorstellungen der NATO im Zusammenhang darzustellen, nicht aber einzelne Waffenprogramme aufzulisten. Deren Sinn oder Unsinn ergibt sich erst aus dem Konzept. Die Europäer sollten darüber hinaus die Grundzüge einer Friedensordnung erkennen können, mit denen die vage Vision Gorbatschows vom Europäischen Haus eine Konkretisierung durch die Nordatlantische Allianz erfährt. Das war keine technische Panne. Wir haben nicht etwa das Tonband schneller laufen lassen. Was Sie da hörten, war das Klagelied eines Papua, der Heimweh hat. Die Papuas sind die Buschmänner auf der Insel Neuguinea, nördlich von Australien. Nur bruchstückhaft lässt sich aus zahlreichen und teilweise widersprüchlichen Meldungen ein Bild über die Lage in Georgien entwerfen. Der Einsatz von Armee und Polizei, die Ausgangssperre und eine weiterhin angespannte Situation charakterisieren die Lage nach den blutigen Zusammenstößen. Die dramatischen Ereignisse wurden auch durch eine ausführliche Meldung der amtlichen Nachrichtenagentur TASS belegt, die vom Fernsehen und von der Parteizeitung Pravda verbreitet worden war. Die darin genannte Zahl von 16 Todesopfern liegt jedoch weit unter den Schätzungen, die von Informanten aus Georgien gegenüber verschiedenen Korrespondentenbüros in Moskau geäußert wurden. Demnach wird vermutet, dass die Zahl der Todesopfer nach dem gewaltsamen Zusammenstoß zwischen Demonstranten und den Sicherheitskräften von Armee und Polizei wesentlich höher liegt. In der sowjetischen Hauptstadt wird mit Spannung verfolgt, welche Rolle der jetzige sowjetische Außenminister und frühere georgische Parteichef Schewardnadze spielen wird. Schewardnadze hatte überraschend seine bevorstehende Reise in die DDR abgesagt, eine Tatsache, die von der Nachrichtenagentur TASS als Eilmeldung verbreitet wurde. Schewardnadze hatte bereits 1978, also vor 11 Jahren, noch als Parteichef, bei einem der größten Nationalitätenkonflikte in seiner Heimatrepublik erfolgreich vermittelt. Eine georgische Protestbewegung mit Massendemonstrationen hatte sich damals gegen eine geplante Verfassungsänderung gewehrt. Damit sollte Georgisch als Staatssprache abgeschafft und gegen Russisch ausgetauscht werden. Schewardnadze stellte sich auf die Seite der Protestbewegung und konnte von Moskau die Rücknahme der geplanten Verfassungsänderung bewirken. In Moskau wurde ihm dabei hoch angerechnet, dass es gelungen war, die Protestbewegung der Georgier zu kanalisieren. dass auch die Außenminister der Warschauer Paktstaaten ihre Bedenken gegen die Modernisierungspläne der NATO erklären würden, konnte nicht überraschen. Auffällig aber scheint die Zurückhaltung, mit welcher das Votum in Ostberlin formuliert wurde. Nicht eine geharnischte Stellungnahme ist offenbar zum Abschluss der Beratungen zu erwarten, sondern stattdessen der freundlicher klingende Vorschlag zur Aufnahme von Verhandlungen über die atomaren Kurzstreckenraketen. Dies lässt jedenfalls einen Hinweis in den Reden erkennen, die am Abend während eines festlichen Essens der Minister gehalten wurden. Die Beschlüsse selbst werden erst im Anschluss an das Treffen veröffentlicht. Danach werden die Vertreter des östlichen Militärbündnisses auf das Thema der Modernisierung in einer gesonderten Erklärung eingehen, wie der polnische Außenminister Olechowski mitteilte. In seiner Tischrede sagte er, als ein äußerst wichtiges Teilstück zur Konstruktion des gemeinsamen europäischen Hauses wäre der Beginn von Verhandlungen über die taktischen Kernwaffen anzusehen. Sie würden den Prozess der Verringerung der militärischen Konfrontation beider Bündnisse ergänzen und unterstützen. Damit fehlte zumindest in diesen Ausführungen des polnischen Außenministers jeder betont kritische Akzent, wie ihn gerade noch KPDSU-Chef Gorbatschow am Wochenende in Großbritannien zu diesem Thema gesetzt hatte. Gorbatschow hatte davor gewarnt, dass sich die von der NATO diskutierte Modernisierung der atomaren Kurzstreckenwaffen auf den Verlauf der Wiener Verhandlungen, auf die vertrauensbildenden Maßnahmen und auf die ganze Lage in Europa auswirken werde. Betont zuversichtlich gaben sich die Paktminister auch im Blick auf die weitere Behandlung der einseitig verkündeten Abrüstungsmaßnahmen ihres Bündnisses im konventionellen Bereich. Ähnlich wie Olechowski stellte DDR-Außenminister Fischer fest, die östlichen Initiativen hätten zu ersten ermutigenden Resultaten geführt. Die eigentlich auch zu erwartende Forderung an den Westen, jetzt mit eigenen Schritten nachzuziehen, klang in den abendlichen Tischreden mit keiner Silbe an. Stattdessen bezeichnete Minister Fischer die Paktstaaten als offen für alles, was auf Abrüstung und mehr Sicherheit gerichtet sei. Und nur ganz sachte folgte die Mahnung, die NATO solle in Wien und anderswo nicht nur nicht bremsen, sondern das zügige Tempo der Abrüstung mitbestimmen. Der einzige kritische Unterton während des Banketts bezog sich interessanterweise auf das eigene Lager. Beziehungsvoll sprach der Pole Olechowski nämlich auch von den tiefgreifenden Veränderungen in den sozialistischen Ländern und ihren Bemühungen um Demokratisierung des politischen Lebens, was den gegenseitigen Beziehungen eine neue, höhere Dynamik verleihe und Lösungen im Geiste der Partnerschaft und Gleichheit ermögliche. Es vertiefe sich das Verständnis für die Spezifik der einzelnen Staaten des Bündnisses, sagte Olechowski, fügte allerdings einschränkend hinzu, die Runde der Außenminister schöpfe zur Vertiefung der Zusammenarbeit noch nicht alle ihre Möglichkeiten aus. Was er damit genau gemeint hat, ließ der Mann aus Warschau offen. Praktisch unmittelbar aus Washington kommend war der SPD-Vorsitzende Hans-Jochen Vogel sicherlich ein besonders interessanter Gesprächspartner für Generalsekretär Gorbatschow, der sich trotz innenpolitischer Spannungen in Georgien 2,5 Stunden Zeit für den Gast aus Bonn nahm. Eine gewisse Ungeduld habe Gorbatschow erkennen lassen hinsichtlich der andauernden außenpolitischen Analyse der Bush-Administration, wusste Vogel zu berichten. Der SPD-Vorsitzende seinerseits konnte dem Generalsekretär durchaus von einer gewissen Bewegung in den amerikanischen Positionen, beispielsweise in der Mittelamerika-Politik, berichten. Der Generalsekretär hat sich besorgt über die bisher nicht optimal ausgeschöpften bilateralen Wirtschaftsbeziehungen geäußert. Der SPD-Vorsitzende konnte im Namen der 6 von seiner Partei regierten Bundesländer 100 Plätze zur Ausbildung von Managern und Funktionären auf mittlerer Ebene anbieten. Dabei wird auch an Kommunen gedacht, in denen Funktionäre aus der Sowjetunion Verwaltungserfahrung sammeln sollen. Sonderverhandlungen vorgeschlagen. Die Außenminister des Warschauer Paktes haben zum Abschluss ihrer Beratungen in Ostberlin empfohlen, über die Verringerung der atomaren Kurzstreckenraketen unabhängig von den Wiener Abrüstungsverhandlungen zu beraten. Diese Verhandlungen könnten unverzüglich beginnen und würden sowohl eine günstige politische Atmosphäre schaffen, als auch eine unnötige Belastung der Wiener Gespräche verhindern. Dabei sollen auch die Trägerraketen einbezogen werden, die sowohl atomare als auch konventionelle Sprengköpfe verwenden können. DDR-Staatsumparteichef Honecker nannte den Beschluss der Paktaußenminister eine Entscheidung von außerordentlich großem Gewicht. Es sei notwendig, von Nulllösung zu kommen, um die Kernwaffen in Europa zu beseitigen. Die NATO in Brüssel reagierte auf den östlichen Vorschlag zurückhaltend. Man werde das Angebot des Warschauer Paktes sorgfältig prüfen, sagte ein Sprecher am Abend. Der sowjetische Staatsparteichef Gorbatschow hat sich heute erstmals zu den blutigen Unruhen in der Republik Georgien geäußert. In einem persönlichen Appell, der heute in Tiflis veröffentlicht wurde, rief Gorbatschow die Bevölkerung zu Ruhe und Besonnenheit auf. Die Proteste gefährden nach Ansicht des Kreml-Chefs den Prozess der Perestroika und der Demokratisierung. Gorbatschow wandte sich zugleich gegen alle Versuche, die Strukturen des sowjetischen Staates zu zerstören. Der Parteichef von Georgien, Patiatschwili, übernahm die persönliche Verantwortung für die Ereignisse und bot seinen Rücktritt an. Als 19. Opfer der Unruhen vom vergangenen Wochenende starb heute ein Mädchen in einem Krankenhaus. Der sowjetische Außenminister Schewardnadze wird zunächst weiter in seiner Heimat Georgien bleiben. Seinen für nächste Woche geplanten Besuch in Bonn sagte er deshalb ab. Die Bundesrepublik Deutschland und die DDR haben heute in Bonn ein Protokoll über den Verlauf der Grenze zwischen beiden deutschen Staaten unterzeichnet. Wie das Bundesinnenministerium anschließend mitteilte, wird damit der Abschluss einer Überprüfung der knapp 1300 Kilometer langen Demarkationslinie festgestellt. Also ich sage, das ist nur unser Widerstand, der das gebracht hat, nichts anderes. Und ich glaube es ganz fest, ich will es einfach glauben. Ich kann gar nichts mehr sagen. Ich bin fix und fertig. Wir älteren Leute, wir hätten uns auch überhaupt nicht abbringen lassen von unserem Widerstand. Wir haben geglaubt, das ist wichtig und richtig. Und deshalb sind wir immer wieder gegangen. Ganz sicher ist der Baustopp für Wackersdorf zur Stunde aber noch nicht. Vernon Walters, Washingtons designierter Botschafter in Bonn, erklärte vor dem Senatsunterausschuss für europäische Angelegenheiten anlässlich seiner Anhörung, ein wesentlicher Punkt seiner künftigen Tätigkeit sei, bei der Bundesregierung darauf zu drängen, deutschen Export von Atomwaffen und von Chemiewaffentechnologie in Länder der Dritten Welt zu unterbinden. Vernon Walters antwortete damit auf eine Frage von Senator Jesse Helms des republikanischen Rechtsaußen aus North Carolina, der Bonn als schlimmstes Leck heikler Waffentechnologie innerhalb des Westens beschrieb und beklagte, die USA habe es geduldet, dass in der Bundesrepublik eine solche Business Culture, eine solche Geschäftsmentalität sich ungehindert entwickelt habe. Vernon Walters, an dessen Bestätigung durch das Senatsplenum keinerlei Zweifel bestehen, antwortete aber auch, die Deutschen seien mittlerweile auf diesem Feld sehr sensibel geworden. Er werde als Botschafter in einem souveränen Land darauf hinweisen, welche Auswirkungen auf die öffentliche Meinung in den USA Vorfälle hätten, wie die Involvierung bundesdeutscher Unternehmen in den Bau einer Chemieanlage im libyschen Rabta. Senator Helms beklagte, in den vergangenen 8 Jahren seien 150 diplomatische Vorstöße der USA wegen bundesdeutscher Exporte von Atomwaffen und Chemiewaffentechnologie in Bonn ohne Wirkung geblieben. Und Helms fügte hinzu, wir sollten uns dieses Erfolgs unserer Diplomatie schämen. Sagen Sie den Deutschen, genug ist genug. Vernon Walters, der erste Bonner US-Botschafter seit 2 Jahrzehnten, der Deutsch spricht, erklärte, ich werde mein Bestes tun. In einer vorbereiteten Erklärung formulierte Walters, er könne sich keine für die USA und für den Westen wichtigere Beziehung vorstellen als das deutsch-amerikanische Verhältnis. Gewachsenes deutsches Bedürfnis nach Wahrung eigener Interessen sei legitim. Es müsse einhergehen mit größerer Bonner Bereitschaft zur Übernahme zusätzlicher Verantwortung. Seine künftige Aufgabe in Bonn sei nicht leicht. Er werde die amerikanischen Interessen mit Deutlichkeit und mit Präzision darstellen. Auf beiden Seiten des Atlantik würde es gut tun, nicht jeden Konflikt als entweder einen Testfall für deutsche Verlässlichkeit oder als ein Exempel für amerikanische Neigung zur plumpen, harten Hand hochzuspielen. Senator Biden, der Vorsitzende des Unterausschusses für europäische Angelegenheiten, beendete die halbstündige Anhörung mit den Worten, die Deutschen schauen sehr genau, wie sehr wir sie achten, wenn wir ihnen einen Botschafter schicken. Es ist durch die Entsendung von Vernon Walters offenkundig, dass wir Bonn in sehr hohem Maß achten. Nächstes Stichwort, die Demonstrationen in China und die bevorstehende Reise des sowjetischen Partei- und Staatschefs Gorbatschow nach Peking. Dazu heißt es in der französischen Tageszeitung Libération. Es gibt immer noch keine chinesische Variante von Glasnost. Aber der Führung des Landes verursacht sie zunehmend schlaflose Nächte. Der sowjetische Staats- und Parteichef wird am 15. Mai nach 30 Jahren des Kalten Krieges zwischen den beiden kommunistischen Giganten chinesischen Boden betreten. Doch vor diesem Gipfeltreffen liegt ein anderes symbolträchtiges Datum. Der 4. Mai ist der Jahrestag der Revolte der chinesischen Intellektuellen gegen die Feudaldiktatur im Jahr 1919. Die Studenten sind fest entschlossen, ihn gebührend zu würdigen. Doch die Staatsmacht scheint ebenso fest entschlossen zu sein, Stabilität und Einheit aufrechtzuerhalten. Notfalls auch durch Repression. Wie man das macht, hat man in Tibet gesehen. Nach der Ansicht von Liberation, ein Zitat aus der dänischen Zeitung Politiken. Die Demonstrationen der letzten Wochen sind eine Huldigung für den verstorbenen Hu Yaobang, der heute beigesetzt wird. Er war Parteivorsitzender und dazu ausersehen, Deng als tatsächlichen Führer Chinas zu folgen. Hu wurde jedoch nach umfassenden Studentenunruhen gestürzt. Sie waren für die Konservativen in der Parteiführung eine Bestätigung der Gefahren, die mit einer politischen Liberalisierung verbunden sind. Die chinesischen Spitzenfunktionäre versuchen, das Land wirtschaftlich zu reformieren, ohne dass dies politische Konsequenzen nach sich zieht. Das ist eine schwierige und vielleicht unlösbare Aufgabe. Über die Zentralisierung und die Straffung hinaus scheint die politische Führung nicht zu wissen, was sie unternehmen soll. Vielleicht erzwingen die Studentendemonstrationen eine politische Aufklärung, hebt Politiken aus Kopenhagen hervor. La Nouvelle République du Centre Ouest aus Tours stellt folgende Betrachtung an. Nach der UdSSR erlebt nun auch China sein erstes demokratisches Aufbegehren. Beeindruckend bei den gigantischen Studentendemonstrationen in Peking oder bei den nationalistischen Unruhen in Tibet ist die Ratlosigkeit der chinesischen Führung. Sie ist unfähig, dem Volk irgendeine Antwort anzubieten, was nicht neu ist. Aber auch im Gegensatz zu früher machtlos, wenn es um massive Repression geht. Selbst Deng, der alternde Führer und Vater der Reformen, scheint die Lage nicht mehr im Griff zu haben. Er wartet ab, dass der Sturm vorbeizieht. Aber wird er vorbeiziehen? Fragt La Nouvelle République du Centre Ouest. Die französische Tageszeitung Le Républicain Lorrain aus Metz geht auf die Hintergründe der Demonstrationen in China ein und betont: Hinter diesen Tumulten stehen entscheidende Ereignisse an der Spitze des chinesischen Staates. Die optimistische Erklärung lautet, dass der von Deng nach dem Sturz der Viererbande ausgelöste liberale Impuls eine schnellere Gangart eingelegt hat. Im Grunde hieße das, dass Gorbatschows Thesen nun auch Peking erreicht haben. Wenn diese simple Interpretation der Ereignisse zutrifft, wären die Studentendemonstrationen nur das strahlende Zeichen einer neuen Etappe mit dem Ziel eines größeren Liberalismus in China. Leider sprechen viele Aspekte für eine andere Deutung. Aus Hongkong kommen zahllose Informationen, darunter vor allem diese. Die Lage der Unternehmen in den neuen Territorien, dieser in Eile zwischen Hongkong und Kanton gebauten riesigen Industriezone, soll katastrophal sein. Angeblich ist dort eine brutale Wiederherstellung der Ordnung zu erwarten. Das heißt, die Polizei nahm mehrere Demonstranten fest. Pakistan hat nach Darstellung der New York Times entgegen allen Dementis doch entscheidenden Einfluss auf die Rebellen in Afghanistan. Die Zeitung berichtete heute, der Befehl für den Angriff auf die Stadt Jalalabad vor 7 Wochen sei auf einer Sitzung hoher Regierungsbeamter in Islamabad gegeben worden. Daran nahm nach Angaben der Zeitung auch der amerikanische Botschafter teil. Die Regierung in Kabul reagierte auf den Bericht mit der Drohung, pakistanische Städte mit Raketen anzugreifen. In den vergangenen 6 Wochen haben mehr als 15.000 Christen Libanon verlassen, um der Belagerung durch muslimische Milizen zu entfliehen. Ein Ende der schweren Kämpfe in dem geteilten Land ist immer noch nicht in Sicht. Auf dem Puschkin-Platz in Moskau sind Sondereinheiten der Polizei gewaltsam gegen demonstrierende Oppositionelle vorgegangen. 47 Menschen wurden festgenommen. Die Kundgebung war von den Behörden verboten worden. Der Protest richtete sich gegen das brutale Vorgehen der Soldaten bei den jüngsten nationalistischen Versammlungen in Georgien. Der polnische Staats- und Parteichef Jaruzelski wird noch Ende April nach Moskau reisen. Die amtliche sowjetische Nachrichtenagentur TASS meldete am Abend, Jaruzelski sei von der sowjetischen Führung zu einem Arbeitsbesuch eingeladen worden. Am 4. Juni wird in Polen gewählt. Aus Washington ein Kommentar von Ulrich Schiller. Eine deutsche Bundesregierung und eine amerikanische Regierung, die sich wegen einer sicherheitspolitischen Frage, noch dazu Nuklearwaffen betreffend, in den Haaren liegen, das hat es bisher noch nicht gegeben. Natürlich findet der Disput in freundschaftlicher Atmosphäre statt, wie beide Seiten gestern versicherten. Aber wie die Einigkeitsformel lauten soll, damit der NATO-Gipfel Ende Mai der große Jubiläumserfolg werden kann, das weiß im Augenblick noch niemand. Die Bundesregierung sieht nach dem Koalitionsbeschluss vom letzten Freitag die Zeit auch für Abrüstungsverhandlungen über nukleare Kurzstreckenwaffen gekommen. Die Regierung Bush, gemeinsam mit der britischen Regierung, will solche Verhandlungen nicht, jetzt nicht. Sie hält sie sogar für gefährlich. Und das ließ Außenminister Baker durch seine Sprecherin in Washington gerade zu dem Zeitpunkt wieder verkünden, als er zusammen mit Verteidigungsminister Cheney und Sicherheitsberater Scowcroft die deutschen Argumente anhörte und beantwortete. Genscher und Stoltenberg scheinen in einiger innerer Erregung in das Gespräch mit den Amerikanern gegangen zu sein. Und allein die Tatsache, dass sie den Blitzbesuch in Washington für angebracht und notwendig hielten, um die Spitzenberater des neuen Präsidenten in einer zentralen Frage für die beiden wichtigsten Länder im nordatlantischen Bündnis nicht mit einem Brief abspeisen zu müssen, schon dies hält ja den psychologischen Hintergrund der Bonner Überlegungen auf. Außenminister Genscher hat sich auch jetzt wieder bemüht, das Verlangen nach Ost-West-Verhandlungen über nukleare Kurzstreckenwaffen nicht als etwas ganz Neues und spezifisch Deutsches erscheinen zu lassen, sondern als Konsequenz eines NATO-Papiers vom Jahre 1987, das solche Verhandlungen im Zusammenhang mit konventioneller Abrüstung bereits damals anvisierte. In Washington scheint dieses Papier in Vergessenheit geraten zu sein. Wo nicht, wird es anders ausgelegt. Etwa in dem Sinne, Verhandlungen über nukleare Kurzstreckenwaffen erst dann, wenn das konventionelle Übergewicht des Warschauer Pakts abgebaut ist. Von daher kommt es, dass das Verlangen der Bundesregierung nach Nuklearwaffenverhandlungen zusammen mit dem Entscheidungsaufschub hinsichtlich der Beschaffung einer neuen Rakete primär auf die politischen Schwierigkeiten und Schwächen des Kanzlers zurückgeführt wird. Von daher kommt es, dass große Teile der amerikanischen Medien von einer Beschwichtigungspolitik Kohls und Zugeständnissen an den Genscherismus schreiben. Dass sie in der Bundesrepublik schon jetzt rot-grüne Ansichten am Werk sehen, die angeblich mehr und mehr die Politik der NATO beherrschen. Es passt akkurat ins Bild. Während in Budapest das ungemein spannende Experiment abläuft, ob und wie sich eine kommunistische Einparteiendiktatur in eine pluralistische Demokratie verwandelt, während also das geschieht, beginnen die Sowjets ihren angekündigten Teilabzug von rund 10.000 Soldaten und 450 Panzern aus Ungarn. Ab heute früh 6 Uhr werden die ersten Einheiten auf Eisenbahnzügen verladen und in die UdSSR zurückverlegt. Dieser sowjetische Rückzug auf Raten ist Teil eines politischen Konzepts, dem ähnliche Truppenreduzierungen in der DDR und der Tschechoslowakei folgen werden. Aber für die Ungarn ist die Rücknahme von Sowjetsoldaten zum gegenwärtigen Zeitpunkt ein Signal. Was Michail Gorbatschow angeordnet hat, um die öffentliche Meinung im Westen zu beeindrucken, empfinden die Ungarn als Garantie, dass Moskau nicht noch einmal einen politischen Prozess mit Gewalt unterdrücken wird, wie dies im November 1956 geschah. Damals, als die ungarischen Aufständischen verlangten, was die kommunistische Partei USAP heute selbst propagiert: Wahlen mit mehreren Parteien, Meinungs- und Pressefreiheit, tiefgreifende Reformen in Richtung freier Marktwirtschaft. Vom damaligen Generalsekretär Janosch Kadar ins Vaterland gerufen, werden die, wie man sie nennt, provisorisch in Ungarn stationierten sowjetischen Einheiten ihr Provisorium selbst beenden. Mehr als 30 Jahre lang haben sie darüber gewacht, dass sich 1956 in Ungarn nicht wiederholen würde. Inzwischen jedoch sind die politischen und ideologischen Fronten in dem Teil Europas, den unser Außenminister nicht mehr Ostblock nennen möchte, derart in Bewegung geraten, dass eine Wiederholung von 1956 tatsächlich unvorstellbar geworden ist. Dies hat denn auch der Generalsekretär in Moskau seinem Amtsgenossen in Budapest, Károly Gross, in die Hand versprochen und alle KP-Funktionäre betonen und wiederholen es wie aus einem Munde. 1956 werde es in Ungarn nie mehr geben. Gerade deshalb greifen auch die Sprecher der Oppositionsvereine, Parteien sind sie noch nicht, die außenpolitischen Forderungen der 1956er gar nicht oder nur ganz zögerlich auf. Eine Neutralität von Ungarn sei vielleicht das weite Fernziel, wenn sich auch andere westeuropäische Staaten nach einem vollständigen Abzug aller fremden Truppen zu dieser Neutralität bekennen würden, sonst nichts. Die Ungarn wollen also den Sowjets keinen Vorwand geben, ihren Truppenabzug aus Ungarn noch einmal zu überdenken. Was sie vor der Außen- und Sicherheitspolitik im Moment ins Visier genommen haben, das ist der Umbau und die Modernisierung ihrer Ökonomie. Und dabei befinden sich die Madjaren mit Gorbatschows Perestroika durchaus in guter Gesellschaft. Diese Wirtschaftsreformen aber sollen so gründlich greifen, dass die Ungarn endlich das Odium loswerden, das ihnen seit über 30 Jahren anhaftet. Dass Ungarn nämlich das Land der radikalen Halbmaßnahmen ist, auch wenn diese Halbheiten in der fröhlichsten Baracke des kommunistischen Lagers praktiziert wurden. Beherrschendes Thema in der heutigen internationalen Presseschau ist der Besuch von Bundesaußenminister Genscher und Verteidigungsminister Stoltenberg in den USA. Und dem deutsch-amerikanischen Raketenmachtkampf. Peter Heinemann. Außenminister Genscher und Gerhard Stoltenberg, 5 Tage im Amte des Verteidigungsministers, unterstrichen heute nach ihrer Stippvisite in Washington, dass sich die Reise gelohnt habe, weil notwendig, nützlich und in der Sache erfolgreich. Schließlich habe man die Gespräche mit US-Außenminister Baker und Verteidigungsminister Cheney nicht in der Erwartung geführt, um mit konkreten Ergebnissen an den Rhein zurückzukehren, sondern in den USA eine konkrete Bonner Positionsbeschreibung vorzunehmen, mit dem erklärten Ziel, im Dialog mit den Amerikanern zu bleiben. Beide, Genscher und Stoltenberg, machten kein Hehl daraus, dass bei aller Übereinstimmung in sicherheitspolitischen Fragen, aber auf dem Hintergrund der jüngsten Koalitionsabrede über den Modernisierungszeitpunkt für die nuklearen Kurzstreckenraketen Lance und der erklärten Bonner Absicht, baldige Verhandlungen über die Reduzierung der nuklearen Kurzstreckenraketen bei beiderseitigen deutlich niedrigen Obergrenzen in Wien anzustreben und in Gang zu bringen, gravierende Meinungsunterschiede zwischen Bonn und Washington bestehen. Bekannt ist, dass Bonn die Entwicklung einer neuen atomaren Kurzstreckenrakete bis knapp 500 Kilometer Reichweite als nationale Entscheidung der USA akzeptiert, aber nicht, dass schon jetzt, wie die USA es wollen, auch die Entscheidung über das Nachfolgemodell und seine Stationierung getroffen wird. Hier will Bonn nicht nur ein gewichtiges Wort mitreden, sondern ein Mehrheitsvotum vom gesamten NATO-Bündnis hergestellt wissen. Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher zur sogenannten Modernisierungsentscheidung. Soweit es sich um den Zeitpunkt für eine Entscheidung darüber handelt, ob ein Nachfolgesystem für die Lenz notwendig ist oder nicht, sodass also unsere Meinung, die wir auch vorgetragen haben, dass erst im Jahr 92 eine Entscheidung darüber zu treffen ist, ob ein Nachfolgemodell notwendig ist oder nicht. Aus Washington, Joachim Lenz. Die Bush-Administration lehnt Bonns plötzlich vorgetragenen Wunsch ab, in naher Zukunft mit der Sowjetunion über die Reduzierung nuklearer Gefechtsfeldwaffen in Europa zu verhandeln. Waffen, die überwiegend auf dem Boden der Bundesrepublik stationiert sind. Weiter sagte der Fraktionsvorsitzende. Diese deutsche Position ist kein Zeichen von Schwäche, sondern des notwendigen Versuchs, die deutschen Sicherheitsinteressen in die Allianz einzubringen. Wir sind vor allem für die deutschen Sicherheitsinteressen verantwortlich. Und deswegen bekennen wir uns auf der einen Seite zu der Position der Allianz, wonach unter den gegenwärtigen Umständen auf atomare Abschreckung auch von Europa aus nicht verzichtet werden kann. Und dazu haben sich alle Koalitionspartner bekannt, auch nicht auf landgestützte Systeme. Auf der anderen Seite, dass wir Wert darauf legen, dass nicht ausgerechnet diese Bedrohung, die besonders uns trifft, aus dem Abrüstungsprozess herausgenommen wird. Trotz des Widerstandes einzelner Fraktionskollegen habe es eine breite Zustimmung zu diesen Beschlüssen gegeben, betonten Stoltenberg und Dregger, bevor sie wieder in die Fraktionssitzung eilten. Die Lage ist so, dass es keinen Bereich der Waffen gibt zwischen West und Ost, wo die Überlegenheit des Ostens so deutlich, so signifikant ist, wie bei den Kurzstreckenraketen. Es stehen 88 westlichen Systemen, mehr als 1300 östliche Systeme gegenüber. Verhandlungen, um die östliche Überlegenheit im Kurzstreckenbereich abzubauen, verfolgten deshalb ein elementares Ziel westlicher Sicherheit, sagte Genscher weiter. Zu den Meinungsverschiedenheiten zählt auch die Ersetzung der Lance-Raketen, worüber nach Bonner Vorstellungen erst 1992 entschieden werden solle, und zwar im Lichte der Ergebnisse aller Abrüstungsverhandlungen, namentlich auf konventionellem Felde. Schon lange beäugt man in den USA mit Sorge eine sogenannte Gorbatschow-Euphorie in der Bundesrepublik. Und Bonns Standhaftigkeit bei den Kurzstreckenraketen nährt erneut die Befürchtung, der einst so treue NATO-Partner Bundesrepublik könne abtrünnig werden, sich zu sehr nach Osten orientieren. So auch die amerikanischen Reaktionen auf das Gespräch von gestern überwiegend besorgt, Joachim Lenz. Die Bush-Administration lehnt Bonns plötzlich vorgetragenen Wunsch ab, in naher Zukunft mit der Sowjetunion über die Reduzierung nuklearer Gefechtsfeldwaffen in Europa zu verhandeln. Waffen, die überwiegend auf dem Boden der Bundesrepublik stationiert sind. Die Ablehnung ist einmütig. Was wir hier erleben, ist, wie eine in Panik befindliche Regierung, gemeint ist Bonn, eine politische Show abzieht, formulierte ein US-Offizieller. Verteidigungsminister Cheney verließ die gestrigen deutsch-amerikanischen Ministergespräche vorübergehend, um in einem Washingtoner Vortrag den Bonner Wunsch nach Rüstungskontrollverhandlungen über Kurzstreckenraketen brüsk abzutun als eine gefährliche sowjetische Falle, in die das NATO-Bündnis nicht tappen dürfe. Ja, also. Sehen Sie noch Kompromissmöglichkeiten? Ich finde unsere Position so ausgezeichnet, dass ich damit rechne, dass sie sich durchsetzen wird. Und sich auch die Amerikaner davon überzeugen lassen. Ich hoffe. Optimismus ist angesagt, nicht Krise. Denselben Eindruck verbreiten auch die Washington-Besucher Genscher und Stoltenberg auf der Bundespressekonferenz. Es scheint mir einen Krieg von Nerven. Es gibt tiefe philosophische Meinungsunterschied. Und es könnte zu einem Krach kommen. Mit NATO ist einem Kompromiss immer möglich, aber jemand muss ihre Kurs ändern. Ich meine persönlich, dass die Deutschen nicht gewinnen werden, dass die Amerikaner und die Engländer werden seine Opposition gegen diese Verhandlungen. Man wird es sehen. Morgen will der Kanzler wieder mit Präsident Bush telefonieren. Und am Wochenende erwartet er Maggie Thatcher. Nummer 10 Downing Street war zufrieden beim Blick in die Morgenpresse. Dank sorgsamer Informationspolitik spiegeln die überregionalen Blätter Regierungsdenken und damit Empörung über Bonn. Gegeißelt wird das, was man hier als Bonns Ausbruch aus der NATO-Solidarität sieht. Erregt, meldet die Thatcher-treue Daily Mail, NATO-Wut über die Deutschen. Maggie rüstet für eine atomare Kraftprobe mit Kohl. Thatcher sucht NATO-Unterstützung gegen die Deutschen, meldet der Daily Telegraph. Im Blattinneren enttarnt der Telegraph Hans-Dietrich Genscher als denjenigen, der Bonn zum unsicheren Kantonisten mache. Der Aufmacher der Times: Thatcher und Bush setzen Kohl unter Druck. Alarm über Drohung einer NATO-Spaltung. Der liberale Guardian wollte gestern bereits erfahren haben, dass die Premierministerin Genscher und Stoltenberg auf dem Rückflug von Washington nach London beordert habe. Beide flogen aber direkt heim nach Bonn. Der Independent hat endlich Klarheit, die deutsche Katze ist aus dem Sack. Von Margaret Thatchers Empörung, die auch bis zu ihrem Deidesheimer Treffen mit Kohl am Sonntag nicht verflogen sein dürfte, gab sie heute im kamerafreien Unterhaus einen Vorgeschmack. Atomare Kurzstreckenwaffen seien Teil der gemeinsamen NATO-Strategie. Ein einzelnes Land könne da nicht einfach ausbrechen. A NATO strategy cannot be determined by any one country. Der Karikaturist der Times bringt es auf die Einfachformel. Michail Gorbatschow sei es gelungen, Helmut Kohl eine rosarote Brille zu verpassen. Nick Garland vom Independent zeichnet ein erbostes Gespann Thatcher Bush, das den Rappen namens Bundesrepublik aus dem NATO-Stall ausbrechen sieht. Sein offenkundiges Ziel, die dritte Nulllösung. Tür zu, rufen Thatcher und Bush. Downing Streets Position ist klar, nichts wird die britische Haltung, den Modernisierungsbeschluss bald durchzusetzen, ändern. Es gehe um die ganze NATO, nicht ein einzelnes Mitglied. Und trotz der schönen Bilder vom letzten Treffen in Frankfurt, wenn daraus für jemanden ein innenpolitisches Problem entstehe, sorry Mr. Kohl, bei allem konservativen Mitgefühl. Die deutsche Position in der Raketendebatte und ihr Stellenwert im Bündnis ist Thema unseres Kommentars von Gustav Trampe. Es lässt sich nicht länger verheimlichen, die deutsch-amerikanischen Beziehungen und mit ihnen die deutsch-englischen sind in eine ernste Krise geraten. Ursache dafür sind schwerwiegende sicherheitspolitische Meinungsverschiedenheiten. Letztlich geht es um die Frage, ob weiterhin der immer wieder beschworene Grundsatz gilt, dass es in der NATO keine Zonen unterschiedlicher Sicherheit geben darf, sondern dass jeder Partner gleichen Schutz genießt und gleiche Risiken zu tragen hat. Das Risiko ist aber ungleich verteilt, wenn fast alle atomaren Kurzstreckensysteme in einem Land, nämlich der Bundesrepublik Deutschland,